den Kongress des 6. Parteitages eröffne ich mit dem ehrfurchtsvollen Gedenken an den in die Ewigkeit eingegangenen Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten von Hindenburg. Wir gedenken des Generalfeldmarschalls als des ersten Soldaten des großen Krieges und gedenken damit zugleich unserer gefallenen Kameraden. Ich begrüße die hohen Vertreter auswärtiger Staaten, welche der Partei die Ehre erweisen, an der Tagung teilzunehmen. In aufrichtiger Kameradschaft begrüßt die Bewegung besonders die Vertreter der jetzt unter dem Befehl des Führers stehenden Wehrmacht. Mein Führer, um Sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn Ihr Tuch einst morsch sein wird, erst dann werden die Menschen ganz fähig sein, rückblickend die Größe unserer Zeit zu verstehen und zu begreifen, was Sie, mein Führer, für Deutschland bedeuten. Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Unser Dank ist das Gelöbnis, in guten und in bösen Tagen zu Ihnen zu stehen. Komme, was da wolle. Dank Ihrer Führung wird Deutschland sein Ziel erreichen. Heimat zu sein. Heimat zu sein für alle Deutschen der Welt. Sie waren uns der Garant des Sieges. Sie sind uns der Garant des Friedens. Es gibt keine Revolution als Dauererscheinung, die nicht zur vollkommenen Anarchie führen müsste. So wie die Welt nicht von Kriegen lebt, so leben die Völker nicht von Revolutionen. Es gibt nichts Großes auf dieser Erde, das Jahrtausende beherrschte und in Jahrzehnten entstanden wäre. Der größte Baum hat auch das längste Wachstum hinter sich. Was Jahrhunderten trotzt, wird auch nur in Jahrhunderten stark. Ja.